Kapitel 28 von Gedichte, neue Sammlung von Robert Eduard Prutz. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Eine Sage. Vergleiche Jakob Grimms Mythologie, Seite 478. Da ließ ich mir ein Märchen sagen, ein seltsames aus alten Tagen, das, wo ein Wanderer ward erschlagen, im düstern Wald, im öden Grund, da soll aus des erschlagenen Mund mit warmem Blut zu frischem Leben ein weißer Vogel aufwärts schweben. Er schwebt empor, er schwebt hernieder, er sträubt sein glänzendes Gefieder und mächtig schmettern seine Lieder. Wie Schlachtgeschrei, wie Hörnerklang, so singt er laut die Welt entlang, dass alle Täler ängstlich lauschen und alle Bäume zitternd rauschen. Er singt, dass alle Felsen dröhnen, er singt, dass alle Lippen stöhnen und alle Herzen wiedertönen. Und sein Gesang ist Mord, Mord, Mord, von Land zu Land, von Ort zu Ort. Er singt, dass selbst die Sterne hören und Erd und Himmel sich empören. Und ob auch unter Seidner Decke, in seines Hauses stillster Ecke, der Mörder zitternd sich verstecke, die weiße Taube singt ihn wach, die weiße Taube fliegt ihm nach. Und ob die Felsen ihn versteckten und ob die Wogen ihn bedeckten. Da wird kein Netz, kein Garn gefunden, kein Köder will dem Vogel munden, kein Pfeil kann seine Brust verwunden. Er ist bald hier, bald ist er da, und immer fern und immer nah. Und alle Nächte, alle Tage, tönt schmetternd seine Totenklage. Bis dass sie den Erschlagenen fanden, bis dass ein Rächer aufgestanden, bis dass der Mörder liegt in Banden, und bis sein Blut gen Himmel sprang. Da wird es still, da schweigt der Klang. Da sinkt das leuchtende Gefieder als Blütenschnee zur Erde nieder. O alte Märchen, alte Sagen, wie passt ihr doch zu unseren Tagen? Die Freiheit ist's, die man erschlagen, die bleich und stumm im Sarge liegt. Doch aus dem toten Munde fliegt die weiße Taube unserer Lieder. O Taube, wann sinkst du nieder? Ende von Kapitel 28.